Credo che facciamo subito, senza intervallo, subito la seconda relazione. Professor Erwin Iserloh spricht nun über Kirchengeschichte als Geschichte und Theologie in der Sicht Hubert Jedins. Meine Damen und Herren, an sich war Hubert Jedin skeptisch gegenüber ausgiebigen theoretischen Überlegungen über Wesen und Sinn der Geschichte und der Geschichtsschreibung. Seine Absicht war es vor allem, gemäß dem viel zitierten Wort von Ranke, zu erzählen, wie es eigentlich gewesen ist. Und im Erzählen war Jedin wahrlich ein Meister. In seinem Aufsatz aus dem Jahre 1952 zur Aufgabe des Kirchengeschichtsschreibers, Alberigo schon zitierten Aufsatz aus dem Jahre 1952, zur Aufgabe des Kirchengeschichtsschreibers, äußert er Jedin seine Skepsis wie folgt. Manchmal will es mir scheinen, als ob bei uns zu viel über Geschichte philosophiert und theologisiert, aber zu wenig Geschichte getrieben würde. Es wird zwar viel über Probleme der Kirchengeschichte diskutiert, aber wenig von den Tatsachen der Kirchengeschichte gewusst. Noch in seiner Vorlesung von 1979 mit dem Titel Kirchengeschichte als Theologie und Geschichte stellt er kritisch fest, es ist ein Charakteristikum unseres gegenwärtigen Wissenschaftsbetriebes, zumal in den Geisteswissenschaften, dass man sich äußerst intensiv mit Wissenschaftstheorie und Methodik befasst. Gegen theoretische und methodische Besinnung sei zwar an sich nichts einzuwenden, es sei aber ungesund, wenn sie überwuchere und die eigentliche Aufgabe, das heißt Quellenforschung und die Darstellung der Geschichte, zu kurz komme. Trotz dieser Skepsis konnte Hubert Jedin nicht umhin, sich öfter wissenschaftstheoretisch zur Kirchengeschichte zu äußern. Dabei geht es ihm vor allem um die Frage nach dem Proprium der Kirchengeschichte gegenüber der Profangeschichte, nach dem Verhältnis von Kirchengeschichte und Theologie und von Weltgeschichte und Heilsgeschichte. In diesen Beiträgen ist bei ihm eine gewisse Entwicklung in dem Sinn festzustellen, dass er sich immer rückhaltloser dazu bekannt hat, dass Kirchengeschichte Theologie ist und dass zwischen Geschichte und Heilsgeschichte nicht zu trennen ist, als wenn es sich hier um zweierlei Geschichte handle. In dem Aufsatz zur Aufgabe des Kirchengeschichtsschreibers stellte er den Verfechtern einer heilsgeschichtlichen Betrachtung der Kirchengeschichte noch die kritische Frage: Wie denkt ihr euch die Anwendung der heilsgeschichtlichen Auffassung auf die wissenschaftliche Erforschung und Darstellung der Kirchengeschichte? Wie denkt ihr euch eine theologische Geschichtsschreibung, die den Anforderungen strenger Wissenschaftlichkeit genügt? Wie kann von einem solchen Prinzip ausgehend Kirchengeschichte als Wissenschaft betrieben werden, ohne den Tatsachen Gewalt anzutun und die Fülle des historisch-wirklichen in Schemata und Kategorien zu zwängen? Schon zwei Jahre später betonte er in der Vorlesung Kirchengeschichte als Heilsgeschichte, zitiere, die heilsgeschichtliche Auffassung der Kirchengeschichte ist nicht eine, sondern die adäquate Deutung der Kirchengeschichte. Sie beruht auf dem Glaubenssatz, dass die Kirche eine Stiftung Jesu Christi und vom Heiligen Geist geleitet ist. Ihr inneres Leben erschöpft sich nicht in der Folge natürlicher Ursachen und Wirkungen in einer immanenten Kausalität. Die Präsentia Dei wird sichtbar, das Übernatürliche bricht in persönlicher Heiligkeit, aber auch in kausal nicht hinreichend erklärbaren Ereignissen durch. Daraus folgt nach Jedin für den Kirchenhistoriker, dass er gläubiger Katholik sein muss, zumindest sich, und das ist bei Jedin nicht so klar, wie ich das jetzt hier sage, wenn er nicht Katholik ist, zumindest sich auf den gläubigen Standpunkt stellen muss, damit er den geschichtlichen Verlauf recht in den Blick bekommen kann. Diese heilsgeschichtliche Deutung der Kirchengeschichte ist aber nur möglich, wenn der Kirchenhistoriker seinen Standort in der Kirche hat, als ihr lebendiges Glied, das durch Glaube und Gnade mit dem Ganzen, dem Corpus Christi Mysticum, verbunden ist. Möhler drückt es so aus: Man muss zur Kirchengeschichte einen christlichen und kirchlichen Sinn und Geist mitbringen. Diese heilsgeschichtliche Sicht ist nach Jedin universal. Sie lässt nichts als bloß weltliche Geschichte aus. Sie kennt keinen profanen Bereich, den man einer Profangeschichte überlassen dürfte. Sie weiß aber auch darum, und das macht sie bescheiden, dass erst in der Parousie Christi die Geschichte ihren Abschluss findet, dann erst über Sinn oder Sinnverfehlung endgültig befunden wird. Sie wird sich also, Zitat, größter Zurückhaltung und Bescheidenheit befleißigen. Heilsgeschichtliche bzw. theologische Betrachtung ändert aber nichts an der Souveränität der Tatsachen. Eine Theologie, die die Eigenständigkeit des weltlichen Bereiches missachtet, würde einem Monophysitismus verfallen. Strenge Bindung an die historische Methode, das heißt Tatsachenforschung und genetische Verknüpfung der Tatsachen, ist damit, Zitat, die erste und wichtigste Aufgabe der Kirchengeschichtsschreibung. Heilsgeschichtliche Deutung der Kirchengeschichte bedeutet Vertiefung und Bereicherung, aber nicht Ersatz für das, was Quellenforschung und quellenmäßige Darstellung bieten. Ein Haufen Ziegel ist noch kein Haus, auch eine einzelne Mauer nicht. So ist auch eine Anhäufung von Fakten keine Geschichte. Die kann nur als ein Ganzes begriffen werden. Ohne Steine kann ich aber auch kein Haus bauen und ohne die quellenmäßige Feststellung der Fakten keine Geschichte schreiben. Mit diesen Feststellungen über Jedins Auffassung von Kirchengeschichte als Heilsgeschichte haben wir vorgegriffen und als selbstverständlich vorausgesetzt, dass Kirchengeschichte Theologie ist. Das ist Hubert Jedins These von Anfang an, allerdings nicht sofort, scheint mir, in der vollen Tragweite. Jedin ist ausgegangen von Albert Erhards Bestimmung der Kirchengeschichte als historische Theologie in der Festschrift Sebastian Merkle, Düsseldorf 1923. Für Erhard ist Kirchengeschichte aber im Grunde Theologie nur wegen ihres Gegenstandes, wenn er schreibt: Zur theologischen Wissenschaft gehört die historische Methode, gehört die historische Theologie nicht Kraft einer besonderen Methode, sondern durch ihren materiellen Gegenstand, den tatsächlichen Verlauf der Geschichte des Christentums von Anfängen bis zur Gegenwart. Diese Definition reicht aber nicht aus. Denn Kirchengeschichte ist Theologie nicht allein aufgrund ihres Materialobjektes. Das Materialobjekt hat ja auch die Religionsgeschichte. Sondern vor allem wegen ihres Formalobjektes, das heißt, weil der Kirchengeschichtler seinen Gegenstand vom Standpunkt des Glaubens betrachtet. Für Erhard hat der Glaube aber keine konstitutive Bedeutung. So spricht er lediglich von der fördernden Funktion der gläubigen Einstellung des Erforschers der kirchlichen Vergangenheit und davon, welch seltsame Früchte die kirchenhistorische Forschungsarbeit zeigt, wenn sie von der rationalistischen, positivistischen, oder materialistischen Geschichtsauffassung beherrscht wird. Soweit Erhard. Ohne es eigens anzumerken, geht nun Jedin über Erhard hinaus. Nach seinen letzten Äußerungen im Handbuch der Kirchengeschichte und in dem 1979 erschienenen Aufsatz Kirchengeschichte als Theologie und Geschichte ist Kirchengeschichte nicht nur Theologie, sofern ihr Gegenstand ein theologischer ist, also die Kirche, sondern auch das Formalobjekt, das heißt der Gesichtspunkt, unter dem der Gegenstand betrachtet wird, ist ein theologischer, nämlich der Glaube. Jedin schreibt, der Gegenstand der Kirchengeschichte ist das Wachstum der von Christus gestifteten Kirche in Zeit und Raum. Indem sie diesen ihren Gegenstand von der Glaubenswissenschaft empfängt und im Glauben festhält, ist die theologische Disziplin und unterscheidet sich von einer Geschichte des Christentums. Gegenstand des Glaubens an die Kirche sind, wie dann weiter ausgeführt wird, ihr göttlicher Ursprung durch Jesus Christus, die von ihm grundgelegte hierarchische und sakramentale Ordnung und der ihr verheißene Beistand des Heiligen Geistes sowie ihre Hinordnung auf die eschatologische Vollendung, also die Elemente, auf denen ihre wesentliche Identität in den wechselnden Erscheinungsformen, das heißt ihre Kontinuität, beruht. Soweit Zitat. Die Fakten werden nicht verändert oder gar verheimlicht. Sie werden aber in einer weiteren Dimension betrachtet. Im Glauben kommt ein weiteres Deutungsprinzip hinzu, das der bloß rationalen Sicht verschlossen ist. Als Beispiel, und da sind wir ja in der Schwierigkeit, das nun an Beispielen zu erörtern. Jedin braucht nur ein Beispiel, das sind die Wundmale des heiligen Franz von Assisi. Mit dem kritischen Historiker muss der Kirchenhistoriker sich um die Feststellung der Tatsächlichkeit bemühen. Steht diese Tatsächlichkeit außer Zweifel und sind menschlich-psychologische Ursachen ausgeschlossen oder unwahrscheinlich, dann darf der Kirchenhistoriker auf eine gnadenhafte Identifizierung des Franziskus mit dem Gekreuzigten schließen. Wenn wir andere Beispiele bringen könnten oder wollten, vielleicht kann man das Schuldbekenntnis Hadrians VI. Anführen, das ja damals von den Räten in Nürnberg belacht wurde, auch von Luther und Melanchthon sehr ungeistlich beantwortet wurde, über das sich ja Friedrich von Schiller noch lustig gemacht hat. Und wenn man das ja rein von der Faktizität und von den politischen Zusammenhängen nimmt, ist das ja auch eine große Dummheit gewesen, von Hadrian VI. Sich hier so der öffentlichen Meinung auszusetzen. Aber wenn man bedenkt, dass sicherlich Hadrian VI. Papst war, oberster Vertreter des Hohen Priesters Jesus Christus, dann ist sicherlich eine solche Tat von daher gesehen als Metanoia, die ja im Neuen Testament Voraussetzung aller wirklichen Reform ist, dann würde dieses Faktum also einen ganz anderen Zusammenhang kriegen. Oder, wenn ich mal ein ganz heikles Beispiel nehmen soll, die Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 nach Christus, die kann sicherlich im Bereich der römischen Geschichte, der Expansion oder der Sicherung des römischen Reiches, hat die ihren Sinn, kann sie gedeutet werden. Sie kann aber auch die Zerstörung des Tempels als bloße Zufälligkeit angesehen werden, weil ja Titus an sich diesen Tempel schonen wollte. Aber der Kirchenhistoriker wird ja dann wohl dieses Ereignisses auch sehen müssen in dem Verhältnis von Altem und Neuem Bund und dass das Christentum hier sich löste vom Tempel oder sich zu lösen hatte und dass dann dieses Symbol eigentlich zerstört wurde, der Tempel Jerusalems und die Zerstreuung der Juden, kann dann für ihn einen ganz anderen Sinn, Zusammenhang kriegen ohne dass ich an den Fakten, die genau festzustellen sind, auch noch an die Motivationen, Titus will den Tempel nicht zerstören, ohne dass sich daran irgendetwas ändert. Ich glaube, dass ich damit auch gedeutet habe, was Jedi mit seinem Beispiel von dem heiligen Franziskus meint. Aber auch an diesem Beispiel zeigt sich, dass Deutung geschichtlicher Tatsachen und Vorgänge aus Glaubensüberzeugung noch keine Kirchengeschichte ist, weil nämlich keine Geschichte. Erst die strenge Bindung an die historische Methode macht Kirchengeschichte zur wirklichen, also macht diese theologische Betrachtung zur Kirchengeschichte. Ich kann ein anderes Beispiel nehmen, andere theologische Wissenschaft, die Exegese, die bloße philologische Behandlung des vorgegebenen Textes ist noch keine Exegese. Aber Missachtung der Gesetze der Philologie sind auch erst recht keine Exegese. So wird sich Wiedin dagegen wehren, wie was bei Consemius immer so aussieht, als wenn deshalb, weil Kirchengeschichte eine historische Wissenschaft ist, deshalb ausschließt, dass sie Theologie ist. Genauso wenig schließt es aus, dass Exegese Theologie ist, deshalb, weil sie eine philologische Wissenschaft ist, auch die religionsgeschichtliche Umwelt dieser Texte beachten muss. Also so ist der bloße Historiker kein Kirchengeschichtler, aber der Theologe, der sich nicht streng der historischen Methode verpflichtet weiß, ist es noch weniger. Gegen die These des Luzerner Kirchenhistorikers oder des ehemals Luzerner Kirchenhistorikers Victor Consemius, dass Kirchengeschichte nicht Theologie sei und sein könne, weil sie der historischen Methode verpflichtet und auf sie angewiesen sei, konnte Jedin auf die über 1000 Seiten seiner Seripando-Biografie und die über 2000 Seiten seiner Geschichte des Konzils von Trient hinweisen, dort sei keine einzige Stelle zu finden, wo er die historisch-kritische Methode beiseite gelassen und sachfremde Argumente oder Kategorien eingeschmuggelt habe. Wie auch seine Hörer bezeugen könnten, dass er sich stets von jeder apologetischen Tendenz freigehalten und jede Abschwächung unangenehmer Tatsachen oder auch deren Verschweigen abgelehnt habe. So schließe ich mit Jedin selber meine kurzen Betrachtungen, für die mir ja nur eine Viertelstunde zur Verfügung stand. Danke.